called her. There's a party on Kristianstadsgatan. I wanna go. Don't stay up too late, yeah, you know that I love you. So don't worry now. Over. She's calling up her best friend Jen and head downtown. Waving her fake ID. Oh, yes, I belong here. So don't worry now. FSK, das freie Senderkombinat, zu empfangen in Hamburg auf 93,0 MHz mit dem Sunday Service. Hier geht's weiter mit den Konzerttipps, aber vorher sage ich noch, wer das gerade eben war. Solander, ein Duo aus Dänemark kommen sie, nein, aus Schweden, sorry, bestehend aus Anja Linna, die ist vor allen Dingen mit dem Cello hier unterwegs und dann noch als zweites dabei Frederik Karlsson. Sie haben gerade mit Monochromatic Memories Anfang des Jahres ihre neueste Platte veröffentlicht, Track gerade eben ist Social Scene. So, nun zu den Konzerttipps. Es gibt wieder so einiges, wo man hingehen könnte die Woche über in Hamburg. Das Sommerloch ist da noch nicht ganz vorbei, aber es geht langsam wieder aufwärts mit den Ausgeh-Events. Los geht's mit Bill Callahan. Früher nannte er sich Smog, hat noch großartigen Lo-Fi-Sound gemacht. Als Bill Callahan hatte angefangen, das, sage ich mal, traditionelle Songwriting für sich zu entdecken und kommt hier mit einem Track, der heißt Drover. Live ist er zu sehen am Dienstag, den 12. August im Mojo Club. The real people went away. I'll find a better way someday. I'm leaving only me and my dreams, my cattle, and a resonator. Drove all the beasts down right under your nose. The lumbering, footloose power, the bull and the rose. Don't touch them. Don't try to hurt them. my cattle. Drove them by the crops and thought the crops were lost. I consoled myself with rudimentary thoughts, and I set my watch against the city clock. It was way off. One thing about this wild, wild country, it takes a strong, strong, it breaks a strong, strong mind. Yeah, one thing about this wild, wild country, it takes a strong, strong, strong, strong mind. But anything less makes me feel like I'm wasting my time. But the pain and frustration is not mine. It belongs to the cattle through the valley. When my cattle turns on me, I was knocked back flat. I was knocked out cold for one clack of the train track. And I rose a colossal hand buried in sand. I rose like a drover, for I am in the end a drover, a drover by trade. When my cattle turns on me, I'm a drover double fold. My cattle bears it all the way for me and everyone. One, one. Das war Bill Callahan mit seinem Track Drover, der Track von einem etwas älteren Album Apocalypse. Und Bill Callahan spielt live am Dienstag, den 12. August im Mojo Club. Am Mittwoch dann ist Nico Case zu Gast auf Kampnagel. Da findet zurzeit das internationale Sommerfestival statt mit Theater, Kunst und Konzerten. Und wie gesagt, Nico Case dort dann am Mittwoch auf der Bühne. Hier kommt sie mit dem Track City Swans. Baby, come out and meet you in the street at the place by by the old fire station. We'll get something to eat like we talked about. Baby, come down. It's been a while now. I got so many things I could tell you if my stubborn mouth. Das war Nico Case, City Swans, der Track vom Album The Worse Things Get, The Harder I Fight, The Harder I Fight, The More I Love You, erschien im Herbst letzten Jahres und jetzt spielt Nico Case auf Kampnagel am Mittwoch, den 13. August im Rahmen des Sommerfestivals. Dort spielt auch Andreas Durau und zwar am Freitag, das ist dann der 15. August, von seinem letzten Album aus der Bibliothek hier sein Song Wasserstoff. Warum bist du nur so schroff? Quarks warten sich zu Proton. Kernfusion ging es immer weiter. Helium, Lithium, Beryllium, Bohr. Aus Sternenstaub ging der Mensch hervor. Ist unser Streit nicht ziemlich klein? Bezieht man das mal alles ein? Wir machen mit in Raum und Zeit. Du sagst Meinung Verschiedenheit. Warum, warum, warum? Andreas Dorau war das mit seinem Song Wasserstoff, obwohl er wohl früher als Kind auch mal so einen kleinen Chemiebaukasten hatte und seine Eltern damit zur Weißglut trieb. Ihr könnt ihn selbst fragen. Er spielt auf Kampnagel am Freitag, den 15. August. Andreas Dorau, auch das im Rahmen des Sommerfestivals. Da findet natürlich am Wochenende statt, na klar, das Dogville Festival vom Freitag, den 15.8. bis Sonntag, den 17.8. 3 Tage lang Konzerte, Zelten und Highlife in Tüten natürlich mit richtig vielen guten Bands, ich finde. Zum Beispiel ist auch dabei dieser Herr hier, Jake Buck. The Winkies beating on my window, I haven't slept all night. That drum just keeps on banging. They must be buzzing at the mind. Like bees in a hive. Tell me when the morning arrives. This place is just not for me. I say it all the time. My friends, they just ignore me. Tell me never mind. We know your life. For the slow build some rise. Upon the concrete, the dirt is in my mouth. I clench my fists and feet. I'm trying to cry out loud, make a sound. Something is keeping me down. This place is just not for me. I say it 1,000 times. My friends, they just ignore me. Tell me never mind. Waiting on your life on some bills and rides. Slum Will Sunrise. Das war natürlich Jake Buck, der junge Brite, mit einem Track von seinem letzten Album Shangri-La. Er spielt live beim Dockville Festival am kommenden Wochenende. Auch dabei aus Australien ist Flume hier zu hören mit seinem Track Sleepless. Sleepless, ein Track von Flume, der machte eigentlich ganz tolle Beats mit ein bisschen Chillwave-Sounds gepaart, kommt aus Australien und spielt auch auf dem Dockville Festival. Und die beiden, die wir eben gerade gehört hatten, also einmal Jake Buck, Gitarrenmusik, dann Flume mit Elektronik, geben auch so ein bisschen die Richtung vor beim Dockville Festival. Nicht nur Musik von einer Stilrichtung, wie es so häufig auf Festivals ist, weil die Booker dann doch ein bisschen Scheuklappen haben und ihr Festivalpublikum nicht vergrauen wollen mit abwechslungsreicher Musik. Das Dockville denkt dort anders. Vor allen Dingen viele, viele kleine Bands, keine großen Hauptacts und auch aus allen Ecken etwas, sei es Hip-Hop, sei es Elektro, sei es Pop, sei es Singer-Songwriter, von allen etwas dabei. Zum Beispiel die Antwort spielen Jake Buck, die wir hörten, Sammy Deluxe ist dabei, Kack Motherfucker, Warpaint, Hercules and Love Affair, Alle Farben, Dylan, Mighty Oaks, Chet Faker, Oliver Arnolds und. Gerade eben auch schon erwähnt, Warpaint, ein All-Girl- Quartett, glaube ich, aus Kalifornien, haben im Januar auch ihr zweites Album veröffentlicht. Da hören wir auch mal rein mit dem Track Keep It Healthy. Musik Keep It Healthy, das war ein Track von Warpaint. Auch die spielen live beim Dogville Festival am kommenden Wochenende vom Freitag, den 15. bis Sonntag, den 17. August. Und ja, neben den gerade gehörten Warpaint auch Nils Frahm, das Kollektiv Turmstraße, Rye X, gerade ein bisschen hip mit The Acid. Hundreds sind dabei, Thurston Moore, ehemals Sonic Youth mit einem Soloauftritt und auch der nächste Künstler, ganz, ganz große Platte hat er veröffentlicht, Salad Days, erschien Anfang des Jahres, hier kommt Mac DeMarco. Das war Mac DeMarco mit seinem Track Chamber of Reflection. Der Mac DeMarco hat mit Salad Days eine tolle Platte veröffentlicht. Das war nicht seine erste, hat schon viele, viele gute andere Platten veröffentlicht, aber ich glaube schon so ein bisschen die beste. Und er spielt auch live beim Dogville Festival. Auch die Glass Animals, ganz frische Jungs aus Oxford, die ziemlich gehypt werden und auf einer wahrscheinlich kleinen Bühne spielen werden. Demnächst wahrscheinlich in größeren Clubs unterwegs, wahrscheinlich in England auch schon längst der Fall. Von ihrem Debütalbum Saba hier die Glass Animals mit dem Track Flip. Glass Animals mit Flip, die Band aus Oxford, auch live beim Dockville Festival am nächsten Wochenende. Ebenso Broken Twin, eine Dame aus Dänemark, Maike Ross-Romme heißt sie, hat gerade eben mit May ihr Debütalbum veröffentlicht. Von hier der Track No Darkness. Today I cut the flower. Spring is coming and the sun will shine.

Das waren die Wild Beasts Mecca, ein Track vom letzten Album Present Tense. Auch die Band live zu Gast, nicht das erste Mal, ich habe die auch schon mal dort live gesehen, beim Dockville Festival am kommenden Wochenende zwischen dem 15. und 17. August, zwischen Freitag und Sonntag, spielen dort viele, viele, viele Bands, die all eben gehörten, plus zum Beispiel Hamilton Lighthouser ist dabei, Frontman von The Walkmen aus New York, dann Click Click Decker, Young Dreams, Dominik Eulberg und viele, viele, viele andere. Das genaue Programm, das genaue Line-Up könnt ihr euch online anschauen unter msdockville.de. Da gibt es dann nochmal alle Infos zum Festival am kommenden Wochenende. Und auch die nächste Band ist live dabei, The Das, kommen aus Berlin. Veröffentlichen diese Woche ihr Debütalbum Freezer und den Track hier gab es auch schon mal vorher als EP ausgekoppelt. Made Up Spook von The Das. I like My Made Up Spook, The Dust hörten wir, auch die live beim Dogville Festival. Wie gesagt, das findet statt nächstes Wochenende. Mehr Infos dazu auf der Homepage des Dogville Festivals. Einfach mal schauen und vor allen Dingen hingehen, Spaß haben und ich hoffe, das Wetter spielt mit. Weiter geht's hier beim Sunday Service mit einer Band aus den USA. The Ludies heißen sie. Ich glaube, sie kommen aus den USA. Kann mich da auch täuschen. Die haben gerade ein EP veröffentlicht. Davon haben wir den Track Dry. her. So many days, but I don't care. I'm sleeping alone. Even the warm night's cold, but I got a picture. And I'm always coming home. To your door, I'm coming.